deutsche Wehrmacht. Niemand war wie sie, denn ihr wart Helden. Wir vergessen nie die deutsche Wehrmacht. Niemand war wie sie. Niemand war wie sie. Die deutsche Wehrmacht. Oh, die deutsche Wehrmacht.